Liebe deutsche Volksgenossen, das Erste, was die Deutschen in aller Welt innerlich miteinander verbindet, ist sicherlich die deutsche Sprache. Aber unmittelbar nach ihr kommt gewiss die deutsche Musik, die nach dem schönen Wort von E.T.A. Hoffmann gerade dort anfängt, wo die Sprache aufhört. An der großen deutschen Sprachgemeinschaft haben wir aber doch nur dann rechten Anteil, wenn wir Deutsch nicht nur kennen, hören und verstehen, sondern wenn wir es selbst sprechen. Nur das eigene Tun, das leichte oder auch für manche vielleicht mühevollere Gestalten der eigenen Gedanken in den Formen unserer Sprache, gibt die rechte innere Beziehung und das volle Verständnis für den Geist und das Wesen, für den wunderbaren Organismus unserer Sprache. Und genauso ist es bei der deutschen Musik. Nicht, als ob es nicht schön und richtig wäre, sich in ihren Zauber durch andächtiges Hören zu vertiefen, sich von ihrer Kraft und ihrem Schwung durch Hören begeistern und fortreißen zu lassen, aber vollen Anteil an diesem höchsten Gut deutschen Geistes und deutscher Seele hat doch nur, wer selbst durch eigenes Tun, durch Selbstmusizieren sich den Weg in sie hineinbahnt. Das gilt für alle Deutsche. Ob sie nun im engeren Rahmen der deutschen Kulturgemeinschaft im Reich selbst oder draußen leben. Und darum feiern wir alljährlich und heuer zum 6. Male den Tag der deutschen Hausmusik. Denn Hausmusik heißt ja nichts anderes als lebendiges, tätiges Beteiligtsein aller Volksgenossen an der deutschen Musik.